Politiker vor Ort, schwupp, da ist die Kohle fort. Bin für das, was gerade passt, damit mich später keiner hasst. Ich erzähl nur gequirlten Scheiß, von dem ich später nichts mehr weiß. Will so gern ins Parlament, weil es sich da prima pennt. Bin der Pop-Politiker, ein stets aktiver Kritiker. Mit 78 ganz schön frisch, eigentlich zu jugendlich. Du als Wähler bist mein Kunde, ich red dir nur nach dem Munde. Ich linder deine Qualen, erst nach den nächsten Wiederwahlen. Mein Geschwätz von gestern, Bla und Blub sind meine Schwestern. Nach der Zahlung der Diäten geh ich in den Garten Unkraut jäten. Die Überzeugung wird gepimpt, wenn nur meine Kasse stimmt. Gegen eine kleine Spende zeig ich meine sauberen Hände. Außer meiner fetten Freunde gibt es keine weiteren Gründe. Dementiere alles scharf, ansonsten bin ich ehrlich brav. Bin der Pop-Politiker, der stets aktive Kritiker, weil ich die Dinge dreh, brauch ich viel Effet. Nutze meine Drähte für mich und meine Aufsichtsräte zum Geschicke dieses Staates und ein bisschen mein Privates. Konzerne und die Industrie, das beeinflusst mich doch nie. Ohne Netzwerk und Protektion bekomme ich keine Erektion. Dem Gewissen nur verpflichtet, doch ich habe es hingerichtet. Das ist so nett mit dem Regieren, man kann Armut delegieren. Es ist so schön in diesem Land, Lobbyisten Hand in Hand. Ja, wir haben uns so lieb, denn wir haben den Alleinvertrieb. Ich bin der Pop-Politiker, der stets aktive Kritiker. Habe das Format im Geben, Weichen, Nehmen hart. Defizit der Überschuss, Phrasen nur im Überfluss. So füttern wir gezielt die Presse, rechtfertigen Exzesse. Damit die Bürger da nichts merken, zeigen wir dann unsere Stärken, die wir gar nicht haben, glänzen als die Musterknaben.